Moin moin und hallo, Augen auf, Ohren zu, nee, andersrum, Ohren auf und Augen zu, denn ich heiße euch herzlich willkommen zum neuesten Teil des Game One Musik Plauschangriffs, auch bekannt als Game One Radio. Ich bin übrigens der Gregor. Beginnen wollen wir heute mit einem Prügelspiel und zwar Street Fighter 3 Third Strike. Das galt zusammen mit Garou Mark of the Wolves lange Jahre als das 2D-Beat'em-up schlechthin und vollkommen zu Recht. Spielerisch gab es wenige Spiele, die sich Street Fighter 3 Third Strike entgegenstellen konnten. Musikalisch hat Capcom bei diesem Spiel ein bisschen was anderes probiert, denn es hatte sehr, sehr viele Hip-Hop-Elemente, unter anderem beim Titelstück, was wir jetzt gleich hören werden. Komponist Hideki Urukawa hat sich dazu einen kanadischen Rapper dazugeholt, der heißt Infinite und war mal Mitglied der Gruppe Ghetto Concept. Und der hat Street Fighter 3 Third Strike gleich mit einem dicken, harten, fetten Rapper eröffnet, der, glaube ich, doch einiges vom Charme des Spieles ausgemacht hat. Hier ist Third Strike. So what? Calm down before it's too late to stop. Trying to front like you was kings of the block. Step too close, kid, you might get shot. Only one master is going straight to the top. One cross move, your whole game get flopped. Only one master is going straight to the top. Fight for for the future. So what's it gonna be? The third strike, y'all, is straight by the three. Wir bleiben kurz nochmal bei den Prügelspielen, wechseln aber dafür die Serie. Wir sind nicht mehr bei Street Fighter, sondern bei einem der besten Crossover-Spiele, die hier rausgekommen sind, Capcom vs. SNK 2. Und auch das musikalische Genre wechseln wir, denn Hip-Hop ist nicht mehr angesagt, sondern, wie kann man es am besten bezeichnen? Ich würde sagen, eine Mischung aus Clubhouse und Dance. Der Soundtrack an sich ist relativ variabel geworden, was die Stile angeht. Einer der Tracks hat sich mir aber ziemlich stark ins Hirn gebrannt. Der heißt This is True Love Making von Satoshi Ise. Und einerseits klingt er eigentlich relativ atypisch für ein Prügelspiel. Andererseits fängt er aber auch gut die Energie und Power ein, die so ein Soundtrack transportieren muss. Zusätzlich hatte ich vor einiger Zeit tatsächlich dieses Lied für ein paar Monate als Handyklingelton und wenn ich den Track jetzt höre, kann ich nicht anders als so leicht zusammenzucken, aber das kennt man ja, wenn man einen seiner Lieblingssongs als Handyklingelton verwendet. Nichtsdestotrotz, das hat euch nicht negativ zu beeinflussen. Hier ist This is True Love Making von Satoshi Ise. Als die Sega-Konsole mit dem größten Zuspruch außerhalb Japans, hat das Mega Drive seinerzeit natürlich jede Menge an westlichen Entwicklern um sich geschart. Unter ihnen Psygnosis, das britische Entwicklerhaus, was Mitte der 90er später zu Sony, abgewandert ist und für die dort Spiele wie Destruction Derby und Wipeout programmiert hat. 1993 haben sie aber Wiz & Liz, ein recht unscheinbares Jump'n'Run für Amiga und das Mega Drive herausgebracht, das aber einen recht knackigen Soundtrack hatte, komponiert von Matt Furness, ebenfalls ein Brite. Und die Musik erinnert mich dort immer, ja, ich weiß nicht, die hat so einen gewissen 80er-Jahre-Abenteuerfilm-Touch. Wir hören jetzt den Track, der während der Namensangabe in der Highscore-Liste spielt und ich würde sagen, ab dafür. Die Gamer-Gemeinde mag ja relativ gespalten sein, wenn es um die spielerischen Qualitäten von Final Fantasy XIII und dessen Sequel 13.2 geht. Worüber man sich eigentlich nicht so richtig streiten muss, ist aber die technische Qualität, denn sowohl grafisch als auch musikalisch haben die Leute bei Square Enix richtig aus dem Vollen geschöpft. Ich habe zumindest meinen Frieden mit Final Fantasy 13 geschlossen und es sogar kürzlich durchgespielt. Speziell das Kampfsystem hat es mir angetan. Deshalb habe ich mich auch hingesetzt und hier ein kleines Medley vorbereitet mit den beiden Battle-Themes der Spiele. Zu allem haben wir Blinded by Light aus dem originalen 13er von Masashi Hamauzu und von 13.2 Run von Naoshi Mizuta. Beides zwei echt schöne Stücke. We'll be right back. Von der PlayStation 3 schwenken wir jetzt einmal rüber zu Xbox Live Arcade und schauen uns dort ein kleines, aber doch recht feines und vor allem auch schön erfolgreiches Jump'n'Run an, nämlich Splosion Man mit einem S am Anfang. Das hat sich, was den abgedrehten Soundtrack angeht zumindest, eine kleine Scheibe von Skull Monkeys abgeschnitten, was wir ja vor einigen Musikcasts gehört haben, dort mit dem Bonus Room Theme. Hier gibt es einen kompletten Track, der sich um nichts anderes als die Liebe zu Donuts dreht. Also, hier folgt der Lieblingssong von Homer Simpson. Child, that take me to a simple time when things weren't quite as wild. One of those very special things that does it every time is a donut and a glass of milk. It makes me feel so fine. Everybody loves donuts. Lord knows I do. Track Nummer 6 werde ich die wohl am weitesten hergeholte Überleitung machen, die es bis dato in einem dieser Podcasts gegeben hat. Tom Cruise ist ja unlängst 50 Jahre alt geworden und er hat natürlich in sehr, sehr vielen Blockbustern mitgespielt. Der allererste, der ihm aber zu seinem Durchbruch verschafft hat, war eindeutig Top Gun Mitte der 80er. Das große Düsenjet-Epos mit einer ordentlichen Portion America, fuck yeah! Auf die Videospiele umgemünzt heißt das Äquivalent zu Top Gun natürlich Afterburner von Sega. Egal ob in der Spielhalle, zu Hause, auf Konsolen oder Heimcomputern. Ich glaube, wer in den 80ern aufgewachsen ist, hat bestimmt das eine oder andere Mal Hand an eine Afterburner-Version legen können. Wir hören jetzt aus Afterburner 2 das originale Spielhallen-Theme, komponiert von Hiro, und hier ist es. Musik Apropos vergessene Sega-Videospielhelden von Anno dazumal, wir wechseln jetzt von Afterburner rüber zu Alex Kidd. Alte Knacker so wie ich werden sich ja noch an die Zeit erinnern, bevor jemand bei Sega den großen Geistesblitz hatte und Sonic zu ihrem Maskottchen machte. Mitte der 80er sollte nämlich tatsächlich das kleine, knubbelige Affenmännchen Alex Kidd der große Star sein und auch Konkurrent zu Super Mario. So richtig geklappt hat das leider nicht und Alex Kidd verschwand Anfang der 90er in der Versenkung und tauchte allerhöchstens als Punchline immer wieder mal auf. Dennoch scheint das knubbelige Affenmännchen tatsächlich bei jemandem einen Platz in seinem Herzen gehabt zu haben, denn Sega hat der Serie tatsächlich ein Tributalbum spendiert und von dem japanischen Gitarristen Takenobu Mitsuyoshi den Alex Kidd Song einspielen lassen, mit E-Gitarre. Kommen wir jetzt zu einem Genre, in dem es relativ wenige Vertreter gibt, denn es geht um Prügelspiele auf dem PC. 1994 war das Jahr, in dem es nicht nur ein, sondern gleich zwei Beat'em-ups gab, in denen sich metallene Roboter gegenseitig auf die Birne gekloppt haben. Das eine war Rise of the Robots und wer sich an die Zeit noch erinnern kann, da gab es einen riesigen Hype vorher drum. Als das Spiel dann rausgekommen ist, war es leider nicht ganz so toll. Das andere Spiel hieß One Must Fall 2097 und stammt von Epic Mega Games. Das sind tatsächlich die Leute, die später Gears of War gemacht haben. Obwohl sich letzteres durch die Tastatursteuerung eher ungelenk bedienen ließ, hat sich eine recht große Fangemeinde um das Spiel geschart. Der Soundtrack stammt von Kenny Chow, einem Mitglied der Demogruppe Renaissance, und wurde mit dem Scream Tracker 3.0 kreiert. Wer also auf klassische Modmusik aus dem 90er-Jahre-PC-Lager steht und nichts gegen ein bisschen Dance-Einfluss der 90s hat, der wird, glaube ich, ziemlich drauf abfahren. Hier ist das Theme von One Must Fall 2097. We'll be right back. Neben One Must Fall 2097 gibt es tatsächlich noch ein weiteres Spiel, welches ebenfalls die gleiche Jahreszahl im Titel hat, nämlich Wipeout 2097. Erschienen mit der allerersten PlayStation Mitte der 90er in Europa, war das erste Wipeout wirklich einer der großen Rennspielklassiker. Grafik, Musik, Spielbarkeit, es gab nichts Vergleichbares wirklich. 2097 war das Sequel, was einige Jahre später erschienen ist, und für lange, lange Zeit galt 2097 vom Streckendesign auch als mit das beste Wipeout, was hier rausgekommen ist. Mir hat es natürlich, wie auch vielen anderen auch, der Soundtrack damals sehr angetan, denn wenn man sich die Trackliste mal angeguckt hat, hat es sich gelesen wie ein Who is Who der Techno-Szene der 90er Jahre. Da waren dabei die Chemical Brothers, Orbital, Prodigy und so weiter und so fort. Neben den eingekauften lizenzierten Titeln hat aber auch eine Gruppe namens Cold Storage intern sehr, sehr viele Titel für das Spiel programmiert, darunter einer meiner Faves. Das Stück hieß Body in Motion und war tatsächlich einer der Gründe, warum ich die Wipeout-CD mit bei mir im Auto immer mitgenommen habe, weil damals konnte man die CDs tatsächlich einfach ins Autoradio reintun und sich die Tracks anhören. Jetzt braucht man kein Autoradio, jetzt könnt ihr es so direkt hören. Hier ist Body in Motion. We'll be right back. Ach, es war tatsächlich etwas schwer, meine selbst auferlegte Akira Yamaoka-Pause aus dem letzten Podcast aufrechtzuerhalten. Das haben wir zum Glück aber nun überstanden und der Großmeister ist zurück mit einem weiteren Track aus Silent Hill 3. Das Stück heißt Rain of Brass Petals im Three Voices Edit von der Industrial-Gruppe Interlace. Die hat einen gewissen Depeche Mode Sound zu Yamaokas Komposition dazugebracht, der, ja, wie man sich denken kann, echt gut passt. Hier sind Interlace. Von Metroid Prime hatten wir ja bereits einige Tracks in den Musikpodcasts. Jetzt widmen wir uns aber dem Stück, was wohl am bekanntesten und beliebtesten in der Fangemeinde ist, nämlich der Musik aus dem Hauptmenü. Das Hauptmenü selbst hat damals sehr viel Eindruck geschindet auf dem GameCube, als das Spiel 2002 rausgekommen ist, denn als Full-Motion-Video verpackt ist dort tatsächlich ein Close-Up mit eingestreuten Röntgenbildern von einem Metroid dort abgelaufen und dazu gab es eben die sehr unheimliche und knarzige Musik, die sich zu einem echt schönen Gesamtbild zusammengefügt hat. Komponist ist natürlich weiterhin Kenji Yamamoto. Wir hören jetzt aber nicht die Version direkt aus dem Spiel, sondern einen erweiterten Remix mit einigen Voice-Over-Passagen, der in Super Smash Bros. Brawl aufgetaucht ist. Hier ist die Menümusik. In the reaches of space, below the surface of planet Zebes, Samus Aran faced the space pirates. She destroyed their operation, wiped out the parasites called Metroids and defeated Mother Brain. But the pirates were far from finished. als ich mir seinerzeit für, ich glaube, Folge 40 von Game One das Spiel Metroid Prime 3 Corruption angeschaut habe, sind mir tatsächlich einige Parallelen zwischen diesem Spiel und einem alten Xbox 1 Klassiker aufgefallen. In den ersten Spielstunden, rein visuell und von Ablauf her, scheint nämlich tatsächlich das allererste Halo Pate gestanden zu haben. Und ich glaube, das ist Grund genug, dass wir jetzt einmal in das ikonische Hauptthema von Halo reinhören. Wir hören aber nicht die allererste Version aus der Xbox-Fassung, sondern die vom kürzlich erschienenen Anniversary Remake für die Xbox 360. An dem Lied beteiligt waren Paul Lipson, Lenny Moore, Tom Salter und Brian Tryfon. Hier ist Installation 04 aus Halo Combat Evolved Anniversary Edition. Für Fans von Survival Horror war die PlayStation 2-Ära wohl mit am ertragreichsten, denn neben großen Franchise-Titeln wie Resident Evil 4 oder Silent Hill 2 gab es auch diverse Nischentitel, Marke Clock Tower, Obscure und wie sie alle heißen. Wir hören jetzt gleich ein Stück aus Fatal Frame, speziell Fatal Frame 2. Das ist die Serie, in der man als kleines asiatisches Mädel in dunklen Häusern unterwegs ist und dort Geister fotografieren muss. Das mag sich jetzt vielleicht nicht ganz so gruselig anhören, wie es letzten Endes geworden ist, denn die Spiele sind sehr atmosphärisch. Von Fatal Frame 2 gibt es übrigens auch noch ein Nintendo Wii Remake, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht in Europa erschienen ist, aber hoffentlich bald hier in den Läden steht. Das Stück heißt Butterfly, wurde komponiert von Hirotomo Tokura und wird gesungen von Tsukiko Amano. I'm not the one who's running out of time. Zum Abschluss hören wir uns jetzt gleich ein geschichtsträchtiges Medley zur Legend of Zelda Serie an. Seit dem allerersten Teil auf dem NES bis zu den heutigen Wii-Geschichten hat ja Komponist Koji Kondo ein ums andere ikonische Thema aus den Soundchips der Nintendo-Konsolen gewrungen. Ihm zu Ehren hat sich Kollege Shinji Hosoe, den wir ja bereits im letzten Cast mit dabei hatten, mit seiner Musik zu Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, hingesetzt und ein eigenes Medley verfasst, was die Anfangszeiten bis, glaube ich, zu Wind Waker musikalisch zusammenfasst. Hier ist das Medley von Shinji Hosoe zur Legend of Zelda-Serie. Speedy B, Speedy Bo, die schnellste Maus von Mexiko, ist gerade an uns vorbeigelaufen, denn der Cast ist zu Ende. Feedback und Themenvorschläge wie gehabt unter podcast@gamemonday. Ich war euer Gregor und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Game.